deinen Mund an meinen Mund, will deine Nähe spüren. Atme die Lust an meiner Brust, lass dich von mir verführen. Willst du uns nicht berühren, mach dir nichts vor. Maßlos und wild, sanft und verspielt, dreh